ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter mit der Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich möchte etwas bemerken heute. Was wir machen, ist aus der geschichtlichen Aspekt. Das bedeutet, dass es was man selber denkt, und das gilt nicht auch für das, was wir in dieser Zeit haben, weil dieses Thema ein bisschen sozusagen, barakallahu fikum, in unserer Zeit nicht so schön angenommen wird. Und zwar, wir sprechen heute über das Verhalten zwischen Juden und dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das wird wie die Lage war mit den Juden in Medina. موقف النبي عليه السلام من اليهود وموقفهم منه. ونحن نتكلم عن هذا الموضوع من الناحية، من ناحية السيرة ومن ناحية التاريخية. وانتبهوا لهذا بارك الله فيكم، لأن المسألة يعني ليست على زماننا هذا، لأن زماننا هذا تختلف فيه الأمور، لأنه خاصة في مثل هذا البلد في ألمانيا اللي تكلمت أنت كيف كان مع اليهود النصارى، قد يسبب لك مشاكل، فانتبه يا رعاك الله. اليهود كانوا ثلاث، قل ثلاث قبائل يسكنون المدينة. يهود بني قينو، ويهود بني النضير، ويهود بني قريظة، كلهم كانوا في المدينة. وخارج المدينة كان هناك يهود في فدك ويهود في خيبر، كان في خيبر وفي فدك وتيماء كان يعيش أيضا بعض اليهود هنا. قال أهل العلم أنهم عاشوا في تلك المناطق، لأن نبوخذ نصر لما هجم على أورشليم ودمرها واستاقهم معهم فطردهم من بلادهم، فهاجروا جنوبا فأتوا إلى هذه المناطق. طبعا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وادع اليهود، وكان بينه وبينهم شروط، كان في معاهدة، ولكنهم يعني ما كعادتهم ما يحفظوا عهدا ولا يؤتمن، فحاول الوقيع بين الأوس والخزرج. فمنهم شاس ابن قيس، كان شيخا كبيرا عظيم الكفر، لما وجد أهل الإسلام من الأوس والخزرج، لما وجدهم في حالهم هذا من التآلف، مر عليهم وذكرهم بأيام بيوم بعاث. يوم بعاث كان حرب بين الأوس والخزرج، وبعد ذلك جاءهم الإسلام، فألف الله بين قلوبهم، فتقاولوا فيه من الأشعار وتفاخروا وتواثبوا حتى قالوا السلاح سلاح، يلا السلاح. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المسلمين أبي دعوة الجاهلية وأنا بنا أظهركم، بعد إذا أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا، الله الله. فألقوا السلاح وكانت نزغة من نزغات الشيطان. كذلك كان اليهود يجادلون المسلمين جدالا عظيما في النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النبي صلى الله عليه وسلم نبي هو آخر أنبياء المرسلين، وفي الأمور التي جاءت في القرآن تخالف الأمور الموجودة في التوراة. وكان منهم فنحاس ابن عزوراء، وكان هذا من علمائهم وأحبارهم. فمر عليه أبو بكر رضي الله عليه فقال له أبو بكر ويحك اتق الله أسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول الله قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاس والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة، وإنه إلينا لفقير، الله فقير ونحن أغنياء، لو كان غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم في قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرا. قال ينهاكم عن الربا ويعطيناه ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. فغضب الصديق أبو بكر وضرب وجهه ضربة شديدة فقال له أبو بكر والله لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله. فذهب في نحاس شاكيا إلى رسول الله راح اشتكى على أبو بكر على أبو بكر. فقال له أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال إن الله فقير ونحن أغنياء. فجحد في نحاس قال له أنه فأنزل الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير لقد سمع الله قول الذين قالوا قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقد لهم الأنبياء بغير حق. وزعموا أيضا أن الله أخذ عليهم العهد أن لا يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فرد الله سبحانه وتعالى عليهم زعمهم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فخاصموا في كثير من الأمور. فأتى مالك ابن الصيف ليخاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى أما تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين وكان حبرا سمينا. فغضب وقال ما أنزل الله على بشر من شيء. فلما لامه أصحابه على مقالته قال أغضبني محمد فقلت ذلك. وقد ذكر الله مقالتهم والرد عليها في قوله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس الآية. وأثاروا كثير من الأمور مثل أن الذبيح إسحاق وليس إسماعيل وحكم الزاني وأنكروا بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Es gab natürlich, als der Prophet Muhammad s.a.w. nach Medina kam, in Medina ankam, hat der Prophet Muhammad s.a.w. einen Vertrag mit den Juden gehabt. Dieser Vertrag lautete, dass der Prophet Muhammad s.a.w. Und die Muslime Juden nicht angreifen und die Juden greifen auch den Propheten s.a.w. nicht an. Und dass sie ihre Märkte haben und dass sie in Medina leben und die Muslime auch in Medina leben und das war alles in Ordnung. Und wichtig war, dass sie keinen unterstützen, der gegen den Propheten Muhammad s.a.w. kämpft. Und auch der Prophet Muhammad s.a.w. schützt sie und unterstützt sie, wenn jemand gegen sie kämpfen will. Die Juden in Medina, natürlich, sie haben gesehen, dass die Muslime untereinander harmonisch gelebt haben und gut miteinander gelebt haben. Das hat ihnen nicht gefallen, was sie gesehen haben. Einer von ihnen hieß Shas ibn Qais. Shas ibn Qais. Und er war einer von den Köpfen von den Juden in Medina. Er kam einmal vorbei an Al-Aus al-Khazraj, eine Gruppe von Al-Aus al-Khazraj, von den Leuten von Al-Medina. Und er sah, dass die Leute, die Leute von Al-Aus al-Khazraj, dass sie zueinander sehr gute Beziehung haben und dass sie miteinander gut sind. Das hat ihm nicht gefallen. Er sagt, erinnert euch am Tag von Bu'af, könnt ihr euch erinnern an Tag von Bu'af? Tag von Bu'af, das war ein Schlacht, das war ein Kampf zwischen Aus und Khazraj vor dem Islam. Und danach sind die Muslime geworden, diese Leute. Sie haben gesagt, natürlich, sie haben angefangen, Gedicht von damaligen Tag zu erzählen. Und ein Wort von hier, ein Wort von den anderen, am Ende, sie wollten gegeneinander kämpfen. Wir wollten gegen einen der kämpfen. Da haben sie gesagt, holt eure Waffen, holt eure Waffen. Der Prophet Muhammad sallam hat das gehört. Er sagte ihnen, wollt ihr etwas tun, was ihr vor dem Islam getan habt? Und ich bin auch unter euch. Allah subhanahu wa ta'ala hat euch geehrt, indem Allah subhanahu wa ta'ala euch zum Islam recht geleitet hat. Ihr wollt jetzt wie die Glaubensverweigerer vor dem Islam machen? Oh Allah. Die Muslime haben natürlich, die kamen zu sich zurück und sie haben das verlassen. Allah hat Koran diesbezüglich herabgesandt, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Ali Imran, die Ayat von 100 bis 103. Ja, ihr الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردكم بعد ايمانكم كافرين. Wenn ihr eine Gruppe von den Leuten der Schrift folgt und Gehorsamkeit leistet, dann werden sie euch so zur vorislamischen Zeit zurückkehren lassen, weil sie natürlich euch beneiden und so weiter. Auch es gab Diskussionen zwischen den Juden und den Muslimen, wie die Diskussion zwischen Abu Bakr und einer von den Gelehrten von den Juden, der hieß Finhas ibn Azura. Finhas ibn Azura war einer von den Rabbinen der Juden und er hat zu den Leuten gesprochen und viele Leute haben das so gehört, was er gesagt hat. Abu Bakr kam einmal vorbei und er hat gehört, dass er zu den Leuten spricht. Abu Bakr kam zu Finhas, der hat ihm gesagt, Finhas, fürchte Allah. Und du weißt genau, dass der Prophet Muhammad s.a.w. der letzte Gesandte Allahs ist. Folg ihm und nimm den Islam an. Und du weißt auch, dass das in Torah und im Evangelium steht, was ich dir erzähle. Finhas sagte ihm, schau mal, es gibt sowas bei uns nicht. Und dein Gott, das wird Allah subhanahu wa ta'ala, wäre arm und wir wären reich. Weil wenn er nicht arm wäre, wieso hat er von uns verlangt, dass wir ihm Geld ausleihen und dass wir auch dass er uns Wucherzinsen erlaubt, aber euch nicht wie euer Prophet meint. Abu Bakr hat ihn geschlagen. Obwohl Abu Bakr so weise und so geduldig war, aber er konnte nicht mehr. Er hat ihm gesagt, hätten wir keinen Vertrag mit euch gehabt, hätte ich dich jetzt getötet. Finhas kam schnell oder ging schnell zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte ihm, Abu Bakr hat mich geschlagen und er hat mir das gesagt. Der Prophet hatte Abu Bakr geholt. Er hat ihm gesagt, oh Abu Bakr, warum hast du das getan? Abu Bakr sagte, er hat behauptet, dass Allah arm wäre und die Juden wären reich. Der Prophet hat zu Finhas gesprochen, stimmt? Der hat ihm gesagt, nein, ich habe sowas nicht gesagt. Aber Allah hat Koran herabgesandt. Surat Ali Imran, die Ayah 181 und 182. Allah hat das gehört, was Allah hat das Wort von den Leuten gehört, die behauptet haben, dass Allah arm wäre und sie wären reich. Möge Allah subhanahu wa ta'ala so machen. Barakallahu fikum. Sie haben behauptet, dass Allah ihnen befohlen hat, dem Propheten niemals zu folgen. Allah hat das auch erwidert im Koran. Sie haben auch behauptet, dass Allah keinen Menschen offenbart hat. Allah hat sie auch nochmal erwidert im Koran. Sie haben viele andere Themen erzählt und sie haben natürlich den Propheten verleugnet und es gab immer Diskussionen zwischen den Juden und den Muslimen. Und das sind die drei Stämmen, die in Medina waren, das bedeutet Banu Qaynuqa, Banu Nadir und Banu Quraynah. Amma Banu Qaynuqa, فلما انتصر المسلمون ببدر حرك هذا الأحقاد في نفوس هؤلاء اليهود وصاروا يرجفون بالمدينة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعظهم ويدعوهم إلى ترك المعاندة والدخول في الإسلام فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما أنزل بقريش من النقمة وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم وعهد الله إليكم فقالوا يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحروب فأصبت منهم فرصة، أما والله لئن حاربناك لتعلمن أن نحن الناس. وتمادوا في غيهم. وتمادوا في الشر. فكانت امرأة قد أتت إلى سوق بني قينقاع، ثم جلست إلى صائغ هناك، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى عمل مشين وعقد طرف ثوبها إلى ظهرها وهي لا تشعر، فلما قامت انكشف حجابها فضحكوا منها فاستغاثت، فوثب رجل من المسلمين على اليهود وقتله، فتجمع اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين، فغضب المسلمون ووقع الشر بينهم وبين اليهود. فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا من غزوهم، وقد نقضوا العهد، نقضوا عهدهم بهذه الفعل النكراء. فحاصره النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة حتى نزلوا على حكم الله ورسوله، فاستشار الرسول كبار أصحابه فأشاروا عليه بالقصاص منهم. وكان لهم حليفان، عبد الله بن أبي وعبادة بن الصامت. فأما عبادة فقد تبرأ إلى الله والرسول منه، وأما ابن أبي فقال له أحسن في مواليه. فأجلاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة، وهذا كان الإجلاء الأول، وهم وهو إجلاء بني عفوان قينقاع. وهنا في ذلك في هذا الأمر أيضا قتل كعب بن الأشرف، قتل كعب بن الأشرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف، فقام محمد بن مسلمة، وكان في هذا قصة، وهذه قد شرحناها في القصة، شرحناها في مكان آخر. بارك الله فيكم. اسم بنو قينقاع، es gab ein jüdischer Stamm, die hieß Banu Qaynuqa, und sie waren in Medina. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat mit ihnen Vertrag gehabt, dass sie im Frieden leben, und im Vertrag stand, dass sie Muslime keinen Schaden zufügen und dass die Muslime ihnen auch keinen Schaden zufügen. Das wird Frieden. Aber wenn eine Gruppe oder eine Seite von beiden Seiten den Vertrag verletzt, dann kann die andere Seite auch die anderen angreifen. Nach Badr haben die Muslime natürlich gewonnen in Badr. Bei den Juden gab es Trauer, weil die Muslime stärker geworden waren. Der Prophet s.a.w. ging zu ihnen, der sagte ihnen, ich bin der Gesandte Allahs und ich bin der Prophet Gottes, folgt mir. Und ihr wisst, dass das in eurem Buch steht. Sie wollten das überhaupt nicht machen. Und sie haben versucht, Intrigen und Schlechtes unter Muslimen zu stiften, Unfrieden, Unheil. Eine Frau von Muslimen war in dem Markt, auf dem Markt von Bani Qaynuqa. Die wollte Gold kaufen. Die war da. Da hat man ihr gesagt, ja, mach deine Bedeckung weg. Sie hat gesagt, nein, ich mach das nicht. Sie wollten sie sehen. Sie sagte, nein, ich tue es nicht. Dann hat der Goldschmied, er hat ihr Kleid an ihrem Rücken, während sie nicht das bemerkt hat, gebunden. Als sie aufstand und sie wollte weggehen, dann konnte man ihr Körper sehen. Sie hat geschrien um Hilfe. Dann kam ein Moslem und er wollte sie helfen, der wollte ihr helfen. Da gab es Kampf zwischen ihm und diesem Goldschmied, der Moslem hat ihn getötet. Dann kamen die Juden, die haben den Moslem getötet. Die Familie von diesem Muslim haben die Muslime aufgerufen. Es gab, das bedeutet, die Juden haben den Vertrag verletzt und ihr Versprechen gebrochen. So gab es einen Vertrag, dass der Prophet das Recht hat, sie anzugreifen. Der Prophet s.a.w. hat sie angegriffen. 15 Tage lang hat sie umgekesselt und am Ende gab es einen Vertrag, dass sie drei Nächte haben, um Al-Medina zu verlassen. Und so haben sie Al-Medina verlassen. Das war im Jahre 3, oder Ende im Jahre 2. Und danach hat der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt, wer kann Ka'b ibn al-Ashraf zum Schweigen bringen? Weil dieser Ka'b ibn al-Ashraf, der hat sehr Schlimmes mit dem Propheten Muhammad s.a.w. getan. Muhammad ibn Maslama hat das getan. Die Al-Ghazwa al-Thani kann Ghazwa Bani al-Nadir. كان يهود بني النضير مما عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم وودعهم ولكنهم لم يفوا بالعهد وهموا بقتل الرسول أرادوا يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن عمرو بن أمية الضمري الذي نجا من سرية القراء لقي أثناء رجوعه إلى المدينة رجلين من بني عامر فقتلهما وهو يظن أنه أصاب بذلك بعض الثأر من بني عامر الذي غدروا بهم ولم يشعر بعهدهما الذي له من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول لقد قتلت رجلين وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدفع الدية لهما وكان بين بني عامر وبني النضير عهد وحلف فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية الرجلين في جماعة من صحابته منهم أبو بكر وعمر وعلي فلما جاءهم أظهروا له حسن الاستعداد لإجابته ثم خلى بعضهم إلى بعض فقالوا إنكم لن تجدوا الرجل على مثل هذه الحالة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إلى جنب جدار لهم فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة ويريحنا منهم أرادوا يرموا صخرة على النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يفعل ذلك عمر بن جحاش فصعد ليلقي الصخرة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم فقام وخرج راجعا إلى المدينة فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم استفقدوا النبي صلى الله عليه وسلم أين هو فعادوا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلم إليهم يطلب إليهم الخروج من جواره في المدينة ومهلهم 10 أيام فما عاد يعرف ماذا سيفعل فأتاهم رسول زعيم النفاق بن أبي وقال لهم اثبتوا ولئن أخرجوكم خرجنا معكم ونحن معكم فبذلك وجدوا أنفسهم أنهم أقوياء وكان زعيمهم حيي بن أخطب فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعثوا إليه نحن لا نخرج فحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم وكان ذلك في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقطع نخيلهم وتحريقها وانتظر اليهود أن ينصرهم المنافقون ولكن المنافقون أصلا خلوهم تحقهم فلما اشتد الحصار عليهم صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجلاء وأن لكل 3 منهم بعيرا يحملون عليه ما شاءوا من أموال فصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم ليحملوا منها ما استطاعوا ما يحرصون عليه ولكي لا ينتفع المسلمون بها وهذا قوله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم أي أنهم خربوا بيوتهم هم أنفسهم بأيديهم فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة وفي بني النضير نزلت سورة الحشر. نزلت سورة الحشر. بارك الله فيكم. Die zweite Stamm, sie waren Banu al-Nadir. Sie waren Banu al-Nadir. Es gab auch mit ihnen einen Vertrag. Es gab einen Vertrag mit ihnen, mit unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amr ibn Umayyah al-Dumri. Wir haben von ihm gesprochen. Wir haben gesagt, er war in dieser Brigade von Al-Qurra, von den Gelehrten, von Koran, Lesern. Und dieser Benu Amr, sie haben die Muslime getötet. Und als Amr zurückkam nach Medina, er hat zwei Leute von Benu Amr getroffen. Er hat sie getötet. Der Prophet hat ihm gesagt, wieso hast du diese Leute getötet? Wir haben mit ihnen einen Vertrag. Sie waren unter meinem Schutz. Aber Amr wusste nicht. Der Prophet sagte, Schadenersatz für diese Leute zahlen. Schmerzgeld. Der Prophet ging zu den Juden, zu Benu Nadir, und er hat ihnen gesagt, ich brauche Geld, damit ich Schmerzgeld für diese Leute zahlen kann. Sie haben ihm gesagt, okay, wir geben dir. Aber die Juden selber, diese Benu Nadir und Benu Amr, sie waren auch unter einem Vertrag. Es gab einen Vertrag zwischen ihnen. Dann haben sie sich zurückgezogen, die Juden von Benu Nadir. Sie haben gesagt, das ist unsere beste Möglichkeit. Wir haben keine bessere. Einer nimmt einen großen Stein und der steigt aufs Dach und der wirft den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit diesem großen Stein, und so töten wir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hat ihm offenbart, dass sie das geplant haben. Der Prophet hat ihr Gebiet verlassen und ist nach Medina. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Sahaba aufgerufen, dass sie zu ihnen gehen und sagen, ihr müsst Al-Medina verlassen. Weil sie den Vertrag verletzt haben, gebrochen haben. Muhammad bin Maslama ging zu ihnen, der hat ihnen das gesagt. Am Anfang wollten sie Al-Medina verlassen, aber Ibn Abdullah bin Ubay bin Salul, das heißt der Führer von den Heuchlern, er hat ihnen Informationen zukommen lassen. Bleibt fest, wir werden euch unterstützen und gegen Muhammad kämpfen. Dann hat Huyay ibn Akhtab gesagt, ich bleibe. Und sie haben dem Propheten die Nachricht geschickt, wir werden auch gegen dich kämpfen. Der Prophet hat die Sahaba versammelt und sie umkesselten Banu al-Nadir, wo sie gelebt haben. Die Leute von Banu Nadir, sie haben gewartet auf die Hilfe von den Heuchlern. Aber die Heuchler, die sind immer so, die reden viel und die tun gar nichts. Dann sind das so geblieben. Und das war in Rabi al-Awwal, im vierten Jahr nach der Auswanderung. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat mit ihnen dann so einen Vertrag gemacht, dass sie Al-Medina verlassen, und für je drei gibt es ein Kamel, sie nehmen das mit. Was haben sie getan? Damit die Muslime das nicht benutzen können, was sie gehabt haben, sie haben ihre Häuser zerstört und alles in Brand gesteckt, was sie nicht mitnehmen konnten. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sie bauen ihre Häuser mit ihren Händen ab, sie zerstören das selber. Und Surat al-Hashr ist diesbezüglich bezüglich Banu al-Nadir. Dann blieben Banu Qurayza. Huyay ibn Akhtab كان من بني النضير وكان قد أجلي عن المدينة في السنة الرابعة. وألب العرب على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. فسعى إلى بني قريظة والمشركون يحاصرون المدينة أن ينقضوا العهد الذي بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم، فنقضوا العهد. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع سلاحه، فلما وضع السلاح أتاه جبريل فقال له ما وضعنا السلاح، أي الملائكة ما وضعت السلاح، وإن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة فإني عامل إليهم فمزلزل بهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يسيروا، وقال ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وأخذ اللواء علي بن أبي طالب، فلما عاين بنو قريظة جيش المسلمين امتلأت قلوبهم رعبا وتحصنوا بحصونهم. حاصرهم المسلمون 25 ليلة حتى اشتد بهم الحال، وقال لهم كعب بن أسد أرى أن تسلموا فقد استبان لكم أنه نبي مرسل، وعفوا أن تسلموا فقد استبان لكم أنه نبي مرسل وأنه الذي بشر به أو بشر به كتابكم، فتأمنوا على دمائكم ونسائكم وأبنائكم. ولكنهم أبوا. فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له أرسل إلينا أبا لبابة ابن المنذر ابن عبد المنذر أخ بني عمرو بن عوف نستشيره. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء بقوي أو بكى الصبيان، فكأنه رق لهم، فقالوا له يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال نعم، وأشار هكذا على حلق الذبح. فلذلك أبو لبابة ندم على مثل هذا الأمر، فاستحى واستغفر الله سبحانه وتعالى على ما فعل. فلما لم يرى بنو قريظة فائدة من تحصنهم عرضوا على رسول الله أن يعاملهم معاملة بني النضير، فقال لا، رفض النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرضيكم أن يحكم فيهم رجل منكم؟ فقالوا بلى، فاختاروا سعد بن معاذ، وكان في خيمة المسجد في خيمة في المسجد النبوي، وكان مريض سعد رضوان الله عليه لأنه كان قد أصيب بسهم بعد الخندق. فجاء فحكم فيهم حكم الله، وهو حكم التوراة الذي عندهم أن يقتل الرجال وتسبى النساء والذرية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق 7 سماوات. وهذا عندهم ترى في سفر التثنية في الإصحاح 13 في الفقرة 13 و14. وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها لنفسك، وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. يعني فقضى فيهم قضاء التوراة، ما قضى فيهم شيء ذي. سبحان الله. فقضي عليهم وكان معهم حويي بن أخطب. فحويي بن أخطب هو الذي فعل هذا الأمر، وكان هو من بني النضير أصلا. سبحان الله. هذا بالنسبة لي. بني قريظة كذلك. وبعدها كذلك قتل سلام بن أبي الحقيق. بارك الله فيكم. The last group from the Juden in Medina blieb, das waren Banu Qurayza. Wir haben gesprochen über verbündeten Schlacht, über Ghazwat al-Ahzab, über Ghazwat al-Ahzab, die Verbündeten. Nach wie kam es, dass die Verbündeten den Propheten Sallallahu in Medina angreifen wollten? Das kam durch eine, unter anderem eine Person von Bani al-Nadir, der hieß Huyay ibn Akhtab al-Nadri, der war der Führer von ihm. Und der Prophet hat diese Gruppe von Leuten von Medina sozusagen, barakallahu fikum, nach in ein anderes Gebiet weggeschickt. Huyay ibn Akhtab, der hat angefangen, die Leute gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu hetzen. Unter anderem Araber und auch die Juden, die in Medina geblieben waren, und die waren Banu Qurayza. Und Banu Qurayza, die haben das akzeptiert und die wollten den Propheten von hinten angreifen. Das heißt, sie haben den Vertrag auch verletzt und gebrochen. Der Prophet kam von Al-Khandaq zurück. Und er hat seine Waffe bei der Seite getan. Dann kam Jibril a.s. zu ihm, der Engel. Der sagte ihm, wir haben noch nicht unsere Waffen bei der Seite gelegt. Der Prophet sagte, warum? Er hat ihm gesagt, wenn ein Prophet die Waffe trägt, dann darf er das nicht zurück, bis er seine Mission zu Ende führt. Du sollst zu Bani Qurayza, weil diese Leute Verräter sind. Und Jibril sagte, ich werde vor dir zu ihnen, ich werde die Erde mit ihnen beben. Und dann kommst du. Der Prophet sagte, keiner betet nachmittags Gebet, außer in dem Gebiet von Bani Qurayza. Die Muslime haben sie angegriffen. 25 Tage haben sie das umgekesselt. Die Leute haben Angst gehabt, die Juden. Aber sie haben das getan. Die haben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, schick uns Aba Lubaba ibn Abd al-Mundhir. Dann wir ihn fragen. Der Prophet, Abu Lubaba sagte ihnen, am besten macht ihr, was der Prophet sagt, aber er hat gezeigt, dass der Prophet sie töten wird. Und das stimmt, das war nicht richtig, was Abu Lubaba gesagt hat. So, Abu Lubaba hat einen großen Fehler gemacht, er hat dann Reue gezeigt. Ka'b ibn Asad, der sagte ihnen, passt auf, dass er der Gesandte Gottes, und ihr wisst jetzt, dass er Gesandter Gottes ist. Nehmt den Islam an und folgt ihm, und das ist die Wahrheit. Und das findet ihr auch in Torah. Sie wollten nicht. Nach einer Weile konnten sie nicht mehr aushalten. Dann haben sie dem Propheten Muhammad gesagt, okay, wir werden Al-Medina verlassen, aber gib uns einen sicheren Geleit. Der Prophet sagte, nein, jetzt nicht mehr. Und da haben sie sich geeinigt, dass Sa'd ibn Mu'ad Richter zwischen den beiden Seiten wird. Und Sa'd war verletzt, radiallahu anhu. Er sollte zwischen ihnen richten, dann hat Sa'd gerichtet, dass die Männer getötet werden, und die Frauen und die Kinder und die Tiere als Beute von Muslimen genommen werden. Der Prophet sagte ihm, du hast das Urteil dem Herrn von über dem siebten Himmel getroffen. Weil das bei ihnen steht, in Torah, das ist in Sefer Tefnia. Ich denke, Mose 2 oder Mose 5 steht das. 13, Vers 13 und 14, steht bei ihnen so, wenn du eine Stadt einnimmst, dann solltest du alle Männer mit dem Schwert töten. Und die Frauen und die Kinder und die Tiere und alles, was in dieser Stadt ist, das ist die Beute für dich. Und du kannst alles für dich nehmen. So steht in Tora. Ja, weil manche Leute sagen, ja, schau mal, was im Koran steht. Okay, das ist nicht vom Koran. Das ist so. Bei den Juden, nicht bei uns. Deshalb sagte der Prophet Muhammad sallam ihm, du hast genau das getroffen, was Allah herabgesandt hat. Und da wurde auch Huwayl ibn Akhtar getötet in Madri, weil er bei ihnen war. Und Salam ibn Abi al-Huqayqa. Und er war in Khaybar. Er war in Khaybar. So war die Sache, Barakallahu fikum, mit den drei Stimmen von den Jungfrauen. فلما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينة نزح الكثير منهم إلى خيبر وهي قرية في شمال المدينة بين المدينة وبين الشام فتجمع أهل خيبر اليهود في خيبر يؤلبون الناس على المسلمين فبعد فتح الحديبية أمن النبي صلى الله عليه وسلم قريش والجنوب ولكن من جهة الشمال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمنهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع عام سبع في جيش تعداده 1600 إلى خيبر فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ليلا بات حتى أصبح فلم يسمع أذانا وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يهجم على قرية حتى يصبح فيسمع الأذان إذا سمع الأذان ما يهجم إذا ما سمع يهجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذر وطبعا يهود خيبر كانوا من أشد الطوائف اليهودية بأسا وأكثرها مالا كان عندهم سلاح شديد وكانت حصونهم حصون يعني حصون مجهزة بشكل عظيم بحيث أحد ما يستطيع محمية بحيث الناس ما كانوا يستطيعوا أن يهاجموها وكانت ثلاثة مجاميع مجموعة ثلاثة حصون ثم ثلاث حصون ثم ثلاث حصون وكان زعيمهم سلام بن مشكم فأدخلوا أموالهم والنساء وكذا في أموالهم في حصن والنساء والأطفال في حصن والتقى الجمعان وكان القتال شديدا وما فتح الله على المسلمين أول الأمر ما فتح الله عليهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هناك لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله عليه يحب الله ورسوله ويحب الله الرسول فالناس كلهم أحبوا أنه يعطوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب فقالوا يشتكي من عينيه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انفذ إليهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فوالله لن يهدي الله بك رجل خير لك من حمر النعم فلما ذهب خرج له مرحب كان اسمه مرحب فقال أنا الذي سمتني أمي مرحب شاكي السلاح بطل مجرب أطعن حينا وحينا أضرب إذا الليوث أقبلت تحرب يعني إذا حتى الليوث يستطيع يقتله فخرج له علي بن أبي طالب فقال له أنا الذي سمتني أمي حيدرة من أسماء الأسد كليث غابات كريه المنظرة أكيلهم بالصاع كي لا السندرة وقتله علي رضوان الله عليه وفتح الله على المسلمين وصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل إحسانا منهم قبل بهذا الأمر، وأهدت إليه زينب بنت الحارث امرأة سلام ابن مشكم شاة، ولكن كانت الشاة هذه مسمومة لأنها سألت الناس قالت أي عضو يحب النبي، فقالوا الذراع، فأكثرت فيها السم ثم سمت شاعر الشاة. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم بشر ابن البراء ابن معروف، فأخذ قطعة فأكلها فمات بها رضوان الله عليه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذراع ليأكلها عظم، فأخبره العظم أنه مسموم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لزوجة سلام ابن مشكم وهو زعيم خيبر زينب بنت الحارث، قال لماذا فعلت هذا؟ قالت إن كنت كذابا استرحنا منك، وإن كنت نبيا فسيخبرك الله سبحانه وتعالى. وقيل أنها أسلمت، زينب بنت الحارث أنها أسلمت. قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر، و بذلك بارك الله فيكم كان نصرا للمسلمين. طبعا بقي في جزيرة العرب يهود فدك وتيماء وهذه القرى، وهؤلاء أدلاهم فيما بعد عمر بن الخطاب رضوان الله عليهم، لأنهم حاولوا أن يقتلوا عبد الله بن عمر رضوان الله عليه الذي كان هو عامل الصدقة في عهد عمر رضوان الله عليه. وبذلك هذا كان من أهم أحداث السنة الثامنة من الهجرة. بارك الله فيكم. Von den wichtigsten Ereignissen في السنة السابعة للهجرة. Von den wichtigsten Ereignissen in dem siebten Jahr von der Hijra war Khaybar, dass die Muslime Khaybar befreit haben von den Juden. Die Muslime haben Al-Hudaybiyya gehabt, das bedeutet im Jahre 6 haben sie einen Vertrag mit den Juden gehabt, und dann später sozusagen waren die Muslime in Sicherheit von Süden, weil die Quraishi sie nicht angreifen konnten. Aber im Norden gab es die Leute von Khaybar, und die Leute von Khaybar waren die Juden, und die Juden haben immer sich versammelt und die haben die Leute gehetzt gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat keine andere Möglichkeit gefunden, außer dass er die Leute von Khaybar angreift. Und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Anfang von Jahre 7 in ungefähr in 1600 Männer, oder er hat mit 1600 Männer gehabt, und sie haben Khaybar angegriffen. Das Khaybar-Gebiet waren 9 Bürger, 3, 3, 3, und es waren so geschützt, dass man sie nicht richtig angreifen konnte. Die Muslime haben versucht und versucht, sie konnten nicht. Am Ende sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Morgen werde ich die Flaggen jemandem geben, der Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten liebt, und Allah und sein Prophet lieben ihn. Am Morgen früh sagte er: Wo ist Ali ibn Abi Talib? Die Leute haben gesagt, der ist krank. Der hat Augenschmerzen oder Augenkrankheit. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn geholt. Der hat in seine Hand gespuckt und er hat das auf seine Augen getan und er hat für ihn Bittgebet gemacht. Dann Ali ibn Abi Talib war sofort gesund, natürlich mit dem Fall Allah subhanahu wa ta'ala. Und der sagte ihm: Du sollst marschieren, und wenn du dort bist, dann rufst du sie erstmal zum Islam auf. Und wenn sie das nicht annehmen, dann sollst du sie angreifen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala durch dich nur eine Person zum Islam recht leitet, dann ist das besser für dich als Humr al-Na'am. Das wird die rote Kamel, das Beste, was im Leben ist. Ali ibn Abi Talib hat dort gekämpft, bis Allah subhanahu wa ta'ala ihm den Sieg gegeben hat. Nachdem natürlich die Juden verloren haben und die Muslime Khaybar eingenommen haben, kamen die Führer von ihnen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie wollten mit ihm einen Vertrag abschließen, und der Prophet hat das angenommen. Dass sie dort bleiben und dass sie einen Anteil von dem, was sie arbeiten, an die Muslime geben. Hier hat eine Frau, Zainab bint al-Harith, die war die Frau von dem Führer von den Leuten von Khaybar, der hieß Salam al-Mishkin. Sie hat den Propheten sallallahu alaihi zum Essen eingeladen und sie hat die Leute gefragt, was mag er vom Fleisch? Die haben gesagt, er mag Schulter. Sie hat ein Ziege gebraten und sie hat viel Gift in der ganzen Ziege getan, aber mehr im Schulter. Bishr ibn al-Bara' ibn al-Ma'ruf, ein Gefährter von unserem Propheten, hat ein Stück davon genommen und er hat das gegessen. Der Prophet wollte das essen, als er Schulter von der Ziege in den Mund genommen hat, Knochen und Fleisch haben zu ihm gesprochen, dass dies vergiftet ist. Der Prophet hat das verlassen. Der hat ihr gesagt, warum hast du das getan? Ja, sie sagt, wenn du Gesandter Gottes bist, dann wird Allah dich schützen. Und wenn du Lügner bist, dann wirst du sterben. Und später hat man erzählt, dass sie den Islam angenommen hat. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Nachdem die Muslime Khaybar eingenommen haben, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Gewinne von Khaybar unter Sahaba verteilt. Und so war Norden auch gesichert. Die Juden sind in Khaybar, in Fadak und Taymah und Wadi al-Qura geblieben bis zur Zeit von Umar ibn al-Khattab. Und Umar hat sie gelassen am Anfang, aber sie wollten nochmal die Muslime töten und sie haben nochmal den Vertrag verletzt und ihr Versprechen gebrochen. So hat Umar sie alle von diesem Gebiet nach Jemen abgeschoben. Und das war diese Geschichte natürlich mit den Juden, die damals in der arabischen Halbinsel waren. Das ist Barakallahu fikum alles, was mit Jahre 7 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam sima kathira. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah